Telekom, Doppelfernsprecher, Winterfeldstraße, Ecke Winterfeld, Platz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören ein paar zusammengekettete Bistro-Stühle und Tische, die hier vor einer Espresso-Bar auf einem vergammelten roten Filzteppich geparkt sind, sowie ein Elektrokasten, der mit einem Plakat geklebt ist, mit der Aufschrift Super Base oder sowas ähnliches im Annabels am 31. Dezember 2007, sowie zwei geparkte Mountainbikes hier rechts neben den Fernsprechern und einige Passanten, die hier vor einem Antiquariat in den Bücherkisten wühlen. Ansonsten, außer einigen Marktbesuchern und einigen versprengten Passanten, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!